Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 22 Uhr mit Volker Wingerath. Die Suche nach Opfern des Kinderschänders Dutroux ist unterbrochen worden. Die viertägigen Grabungen auf mehreren Grundstücken von Dutroux in der Umgebung der südbelgischen Stadt Charleroi blieben bisher ohne Erfolg. Am Montag soll die Suche weitergeführt werden. Wieder nichts. Um 19 Uhr packten Experten in Marcinelle Wasserpumpen und Presslufthammer ein. In einem Haus Dutroux hatten die Spezialisten unter dem Keller ein 3,10 Meter tiefes Loch entdeckt, von dem mehrere Hohlräume abzweigten. Doch auch hier entdeckten sie keine weiteren Mädchenleichen. Der Leiter der Ausgrabungsarbeiten in der Region rund um Charleroi, Alain Ball, erklärte, man werde dennoch am Montag weitermachen. Claudia Wächter, Marcinelle. Palästinenserpräsident Arafat hat Israel faktisch mit einer Abkehr vom Friedensprozess gedroht. Vor Palästinensern im Lager Balata im Westjordanland sagte Arafat, die Palästinenser hätten noch immer andere Optionen zum Frieden. Sollte Israel die Umsetzung dessen verweigern, worauf sich beide Seiten bereits verständigt hätten. Die Palästinenser kritisieren insbesondere die wiederaktivierte jüdische Siedlungspolitik sowie die Verzögerung des unter der Vorgängerregierung vereinbarten Abzugs aus Hebron. Der russische Sicherheitsberater Lebed hat sich zufrieden über die Friedensverhandlungen mit der tschetschenischen Rebellenführung gezeigt. Während einer Verhandlungspause sagte er, die Gespräche über die Beendigung des Tschetschenien-Konflikts seien in einer konstruktiven Atmosphäre verlaufen. Lebed und der Rebellenchef Maschadow strebten bei dem Treffen eine gemeinsame Grundsatzerklärung über die politische Beilegung der Krise an. Bei der Untersuchung von Trümmerteilen der vor New York abgestürzten TVA-Maschine haben Experten weitere Spuren von Sprengstoff gefunden. Die Spuren seien mikroskopisch klein und unbekannten Ursprungs, teilte die amerikanische Bundespolizei FBI mit. Trotzdem halten die Behörden weiterhin ein mechanisches Problem als Absturzursache für möglich. Die Arbeitgeber im Hauptverband der deutschen Bauindustrie wollen in Ostdeutschland die für September und Oktober vereinbarten Anhebungen der Löhne und Gehälter nicht zahlen. Deshalb wurde der laufende Tarifvertrag heute fristlos gekündigt. Als Grund wurde eine dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in den Ostbaubetrieben genannt. Im Pforzheimer Mordfall gibt es ein Geständnis. Der verhaftete Ehemann der 29-Jährigen hat heute schon bei der ersten Vernehmung gestanden, seine Frau und deren Liebhaber mit dem Küchenmesser erstochen zu haben. Die Polizei hatte die Leichen der beiden gestern in einer Tiefkühltruhe gefunden. Der Sport von heute. Bei den US Open ist Steffi Graf die letzte von 9 in New York gestarteten deutschen Spielerinnen. Heute ist auch Barbara Rittner aus Leverkusen ausgeschieden. Die 23-Jährige verlor in der dritten Runde gegen die US-Amerikaner Linda Wild in 3 Sätzen. Steffi Graf trifft in der dritten Runde morgen Natascha Zereva. Das Finale um den UI-Cup zwischen dem Karlsruher SC und Standard Lüttich hat für beide Clubs unangenehme Folgen. Die Europäische Fußballunion sprach am Abend vor allem gegen den belgischen Traditionsverein drastische Strafen aus. Lüttich-Kapitän Hellers wurde gleich für 7 Spiele vom weiteren internationalen Geschehen ausgeschlossen. Hellers hatte im Finalrückspiel am 20. August in Karlsruhe zunächst den Schiedsrichter beleidigt und daraufhin die rote Karte gesehen. Anschließend forderte er seine Mitspieler auf, gegen die Entscheidung des Referees zu protestieren. Für 6 Spiele gesperrt wurde der Lütticher Bisconti, der den schwedischen Schiedsrichter Frisk mit den Händen gestoßen hatte. Sein Mannschaftskollege Ernst wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung für 4 Spiele suspendiert. Auch der Karlsruher SC kam nicht ungeschoren davon. Die UEFA belegte den badischen Verein mit einer Geldstrafe von 8.000 Schweizer Franken. KSC-Trainer Schäfer muss ein Spiel pausieren und damit in der ersten Runde bei Rapid Bukarest von der Tribüne zuschauen. Die Zeit 22 Uhr und gleich 4 Minuten. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Schalt das Radio an. Gar nichts wert. Mach den besten Sinn. Schwimmer. Hallo, mein Freund El. Grüß dich, El. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, jetzt geht's los hier. Zeig ich der Welt, wer der wirklich Idiot ist. Das wird sich rausstellen. Los jetzt. Mach Musik. Ja. Freitag, 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze. Jetzt geht's los. Salje Tom ist das. Hallo Nachtschwärmer, grüß euch. New. Oh. vorbei. Denn nur was gut verpackt ist, lässt sich bitten, mach dich frei. In Geschenkpapier mit Schleife finde ich sie so wunderbra. Nach dem Cheese trink ich, begreife alles da, wo sie mal war. Mon amour, ich deponiere, mein Metier ist doch der Takt. Suche dir einen Spezialisten, der verpackt dich für den Akt. Mit Modemachern, ich gestehe, hab ich einen Deal. Und zwar, sie ziehen dich an und ich dich aus. Und wenn du shake it, alles klar, won't you? Naked. I just wanna take it. Naked. I just wanna shake it. I just wanna make it. Naked. I just wanna break it. Naked. I am gonna make it. Naked. Gonna move and taste it. Naked. And then, and then, and then, and then, and then I'll waste it. Aber längst erkannt, die neue Falco. Wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel heute. Ganz das Digitalsystem ist eingeführt. Bitte Daten speichern. Daten speichern. Dann werden wir uns ein bisschen beschäftigen mit meiner Freundin, der Kelly. Kelly 2000, hallo Kelly. Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja. It all started 5 years ago. And it's been going faster every minute. More noise, more samples, more beats per minute. And above all, more party time. We are moving in the... Hallo, Nachtschwärmer. The crusade against hardcore began. Hier geht's ins Wochenende. Shut it down. Boycott it. Wear it out. They even tried to kill it. Government does not give us our rights and our liberties. Don't you commit yourself to some political party or politician. But no matter how hard they try, how vicious they are, it will not work. We're going to come back this year. We're going to keep coming back till we win it all. So get ready for another sizzling trip to hardcore heaven. Ladies and gentlemen. Ooh la la la la la la la la la la la la la la la la la. It's the way that we rock when we do it our thing. Drumming my pain with this feeling. Ooh la la la. Ready or not, here I come. You can't hide. Ooh la la. Drumming my pain with this feeling. Ooh la la la. Ready or not, here I come. Einschalten. Und zwar das schärfste Programm gibt's bei uns. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Hallo und willkommen alle, die langsam aus dem Urlaub zurückkommen, von Süden her. Tómate esto y alcanzarás el triunfo. Ha llegado la hora. No habrá quien me pare. No podía irme mejor, esto es total, lo más grande, me encanta, es tope, lo estoy pasando mejor que nunca. Blanco y negro, mix 3. ¡No! ¡El tercero no! Y medio limón. All I blanco y negro, mix Express. Ich vermisse ihn schon die ganze Zeit. El, wo steckst du? El! El! El! Ihr müsst euch mal um die Spülung da draußen kümmern. Ja, du hast wieder ganzes Klo verstopft wahrscheinlich, ja? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Wir werden dich heute entlarven, El, ganz klar. Hier geht's ins Wochenende. Mehr Action, mehr Power. Das fängt ja gut an. Hallo Blondies, hallo Kelly. Aber jetzt geht's ja schon rund. Eine Blondine kommt in ein Geschäft, sie wendet sich an den Verkäufer nach. Ich hätte gern den Fernseher dort oben. Tut mir leid, aber wir verkaufen keine Ware an Blondinen. Diskriminierung schon. Beleidigt verschwindet die Blondine, zieht sich eine braune Perücke an, kommt wieder. Ich hätte gern den Fernseher da oben. Der Verkäufer, tut mir leid, wir verkaufen keine Ware an Blondinen. Verwirrt geht sie hinaus und kommt als Mann gekleidet zurück. Ich hätte gern den Fernseher dort oben. Doch der Verkäufer sagt, tut mir leid, wir verkaufen keine Ware an Blondinen. Da wird die blonde Frau wütend und ruft, warum merken Sie immer, dass ich eine Blondine bin? Ich habe mich doch so gut verkleidet. Ja, schon, sagt der Verkäufer. Aber das da oben ist kein Fernseher, sondern Mikrowellenherd. El, lach nicht so laut. Das könnte deine Tochter gewesen sein. El, Schuhverkäufer, halt dich zurück. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000, Party Time on the Road. Heute Abend sind wir zum Beispiel in Hirlingen, das ist in der Nähe von Tübingen-Rottenburg. Und da rufe ich nachher mal hin, per Funk, mal gucken, ob wir da Verbindung haben. Dann morgen, Samstag, 31. Zum einen Ichenheim, Neuried, Ichenheim, Nähe La, Offenburg. Wenn das Wetter schlecht ist, im Zelt. Aber wahrscheinlich auf jeden Fall Ichenheim. Dann Bad Säckingen, Ferientour mit Charlie. Bad Säckingen in der Diskothek Eldorado. Auch morgen Samstag. Und im Elsass in Hochfilden. Road again am Mittwoch wieder in Augen im Music Point und am Samstag den 7. die Vorschau zum einen Ergensingen, das ist im Württembergischen, und zum anderen Kaiserstuhl Iringen, Kaiserstuhlhalle. Yay! This is the Mobile Road Show. Radio am Abend. Am Samstag. Radio Regenbogen. Partyline. Die besten Partys, die lustigsten Spiele und die heißeste Musik. Autsch. Last Minute Grüße und Spaß ohne Ende. Jeden Samstag von 19 bis 24 Uhr. Radio Regenbogen. Partyline. Präsentiert von der Diskothek Om in Offenburg. Om, the Music Club. Weiß ich doch. Jetzt gibt es endlich eine Musik, bei der Sie wirklich entspannen können. Harp in Heaven. Die schönsten Popballaden, gespielt auf der Harfe. Michael Jacksons Earth Song, Celine Dion's Think Twice und All by Myself. Harp in Heaven. Welthits in einer einmalig schönen romantischen Harfeninterpretation. Tears in Heaven, Take My Breath Away und Orinoco Flow. So kann eine Harfe klingen. Harp in Heaven, ein musikalischer Fantasieflug, mit dem Sie dem Alltag entfliehen. Kiss from a Rose, Have You Ever Really Loved a Woman und Killing Me Softly. Harp in Heaven von Parker David. 18 Weltklasse-Popballaden werden zu einer ganz neuen Gedankenreise. Harp in Heaven, himmlisch entspannend, himmlisch schön von Sony Music. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. New. Naschma, das klingt zwar wie BBE, ein Emmanuel Top, aber ist es nicht? Fast genauso wie Bibi. Okay. Das war stark. Yeah. Ein echter Ohrwurm. Und 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Uns liegen zurzeit keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Am Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. El, bist du bereit? Bereit für was? Wir wollten doch jetzt das Gewinnspiel machen. Bitte, auf Jos El. Jetzt können wir beginnen. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Danke, El. Achtung. Gewinnspiel. Na dann, voller Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Wir suchen 5 in der Britten! 10, 10, 10, 10. Nein, nein. Und das ganze Gewinnspiel ist wieder sommerlich angehaucht. Für alle, die dem Urlaub nachträumen wegen Wetter und so weiter. Ja. Und musikmäßig. Hey Leute, ihr hört wieder euren Bärtigen, den Boss, der auf den Putz haut, der Mann, der voll durchblickt, euer DJ, der euch am meisten liebt. Und ich bring euch die Megashow live aus dem göttlichen Malibu, der Heimat der Stars. Wo die Megastars sich versammeln in Pop's Paradise. Und jetzt wird es Zeit, Brüder und Schwestern, Zeit für ein paar heiße Rhythmen. Lasst euch unter Strom setzen, ab jetzt ist Tanzen nonstop angesagt. Lasst die müden Gelenke zappeln und die Muskeln rappeln. Selbst das Muster der Tapete fällt von der Wand. Wackelt mit den Köpfen, swingt mit euren Zöpfen. Fühlt den Groove, bewegt euch mit ihm. Spürt den Rhythmus, jetzt könnt ihr rauslassen, was ihr immer schon rauslassen wolltet. Übt eure rostigen Muskeln, tut, was ihr schon immer tun wolltet. Unser Gewinnspiel. Vamos! Nach 1000, das ist die Nummer für unser Gewinnspiel. Und wer faxen möchte, 0621 3375 266. Trash my stack, trickery. Radio Regenbogen, Gewinnspiel. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Radio Ritmo, Gewinnspiel. Macarena. Und wer schon 5 zusammen hat, 0138-8000, der klingt sich telefonisch ein. Aber es geht auch weiter. Hey, Macarena! I know that you know I'm on the microphone and I'm not alone. You see, I'm coming correctly, moving perfectly. I know one can stop me. Step to the left, keep moving while you're shaking. Time you're taking, money I'm making. I never let another person try to control me. gonna stick up in your busy. Totally wicked and totally dizzy. Let's join hands, it ain't too late. Just keep on focused and concentrate for the moon and stars. Heaven up above is the R-A-Y and the spread much love. Bekomme ich wieder 1000 Faxe und Grüße ohne Ende. Die kommen aber noch. 22 Uhr und 49. Hallo Nachtschwärmer, hier ist Radio Regenbogen, wer sich zugeschaltet hat. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel und jetzt kommt noch ein Song, dann möchte ich's wissen. Safe. Chefe, Chefe, Chefe, der Tore geht dazu. Runder Bord ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Chefe, Chefe, Chefe, Chefe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, alles mal erledigt, keine Problem. Der Herr Stockermann kann nicht kommen. Hallo, Chefe, Chefe, hallo, hallo, Chefe, Chefe, Chefe. Hallo, Chefe, Chefe, allen Paletti. Hallo, Chefe, Chefe, hallo, hallo, Chefe, Chefe, Chefe. Hallo, Chefe, Chefe, allen Paletti. Ist da ein Übelüt? Hallo, Chefe, hallo, Chefe. Ich habe jemanden in der Leitung, Chefe, und zwar die Sabine aus Hausen bei Bad Krozingen. Sabine, grüß dich. Hallo, Charlie. Ja, Sabine, hast du uns 500 Brennen? Aber kein Problem, oder? Okay, also Culture Beat. Richtig. Take Me Away. Ja. Los del Rio, Macarena. Ja. Beat System, Fresh. Ja. Wickfield, Sexy Eyes. Ja. Toon Limited und No Mercy. Yay! Eine CD für die Sabine. Ganz toll. Alle anderen legen auf, jede Stunde ein Gewinnspiel. ¿Dónde está el asiento de las piernas? Action. Schon wieder ein neuer Song. DJ Piero ist das. Alerta World. Ich habe noch einige neue dabei. Nach German zum Beispiel neue DJ Bobo. Und so weiter. Another World, die neue DJ Piero. Mach schon mal, wir haben jetzt gleich volle Stunde. Und bei mir ist die Hölle. Schuhverkäufer ist heute strahlsichtig ohne Ende. L, was ist los? Ich hatte ihn schon zweimal des Studios verwiesen. Heute Abend ist die Sendung übernommen worden von der Geheimgesellschaft No Man, der nationalen Organisation der Männer gegen die Amazonenherrschaft. Wie? Das Studio ist übernommen worden. Und was soll ich dann machen? Also du hast jetzt die Wahl zwischen Hau ab oder Schieß in den Wind. Das gibt noch Ärger heute. What's up, Erl? What's up? Das ist die ganz neue Beat System, Track 2. Wenn ich dir einen kleinen heißen Tipp geben darf. Mit der Tochter, die du hast und dieser Schulbildung, da würde ich mich mal ganz arg zurückhalten, ey. Ehrlich. Kelly, hä? Warum sagst du es nicht zu Ende? Gehirn amputiert. Ja, genau, so ist es. So, El, jetzt kommt Nachrichten, du hältst dich zurück. Nein, nicht die Nachrichten. Doch. Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. Das brauchen wir nicht hier, ja. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier wechselnd, meist stark bewölkt und zeitweise Regen oder Regenschauer. Tiefstemperaturen 8 bis 13 Grad, morgen am Tage 18 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag weiterhin unbeständig und recht kühl. Was in der Welt passiert und hier interessiert, hören Sie jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Volker Wingerath. Der Weltsicherheitsrat hat sich heute einer deutschen Initiative angeschlossen und zur Beseitigung von Landminen aus allen früheren Konfliktzonen aufgerufen. Nach UNO-Schätzungen töten und verstümmeln Landminen jährlich rund 26.000 Menschen. Allein in Bosnien liegen nach diesen Angaben 3 Millionen Minen. In einer Erklärung des Sicherheitsrates mahnte der amtierende Ratspräsident, der deutsche Diplomat Eitel, keine neuen Landminen zu legen. Palästinenser-Präsident Arafat hat Israel faktisch mit einer Abkehr vom Friedensprozess gedroht. Vor Palästinensern im Lager Balata im Westjordanland sagte Arafat, die Palästinenser hätten noch immer andere Optionen zum Frieden. Sollte Israel die Umsetzung dessen verweigern, worauf sich beide Seiten bereits verständigt hätten. Die Palästinenser kritisieren insbesondere die wiederaktivierte jüdische Siedlungspolitik sowie die Verzögerung des unter der Vorgängerregierung vereinbarten Abzugs aus Hebron. Der russische Sicherheitsberater Lebed hat sich zufrieden über die Friedensverhandlungen mit der tschetschenischen Rebellenführung gezeigt. Während einer Verhandlungspause sagte er, die Gespräche über die Beendigung des Tschetschenien-Konflikts seien in einer konstruktiven Atmosphäre verlaufen. Lebed und der Rebellenchef Maschadow strebten bei dem Treffen eine gemeinsame Grundsatzerklärung über die politische Beilegung der Krise an. In Österreich hat die Polizei erneut 2 Männer unter dem Verdacht des sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stehen die beiden 37 und 59 Jahre alten Österreicher im Verdacht, Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 15 Jahren aus einer Unterkunft für Flüchtlinge in Linz gelockt und in ihren Wohnungen missbraucht zu haben. Erst gestern waren 3 Männer festgenommen worden, die vermutlich zu einem internationalen Kinderpornoring gehörten. Die Arbeitgeber im Hauptverband der deutschen Bauindustrie wollen in Ostdeutschland die für September und Oktober vereinbarten Anhebungen der Löhne und Gehälter nicht zahlen. Deshalb wurde der laufende Tarifvertrag heute fristlos gekündigt. Als Grund wurde eine dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in den Ostbaubetrieben genannt. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes wandte sich gegen die Kündigung. Die IG Bau nannte die Kündigung rechtswidrig. Bleibelastetes Trinkwasser ist in Baden kein Problem. Hintergrund ist eine großherzogliche Verordnung aus dem Jahr 1909. Darin wurde verfügt, dass Bleiröhren als Wasserleitung nicht verwendet werden dürfen, um Gesundheitsschädigungen auszuschließen. Darauf hat die Freiburger Energie- und Wasserversorgung hingewiesen. Der Sport von heute. Bei den US Open ist Steffi Graf die letzte von 9 in New York gestarteten deutschen Spielerinnen. Heute ist auch Barbara Rittner aus Leverkusen ausgeschieden. Die 23-Jährige verlor in der dritten Runde gegen die US-Amerikanerin Linda Wild. Steffi Graf tritt in der dritten Runde morgen gegen Natascha Zvereva an. Das Finale um den UI-Cup zwischen dem Karlsruher SC und Standard Lüttich hat für beide Clubs unangenehme Folgen. Die Europäische Fußballunion sprach am Abend vor allem gegen den belgischen Traditionsverein drastische Strafen aus. Lüttich-Kapitän Hellers wurde gleich für 7 Spiele vom weiteren internationalen Geschehen ausgeschlossen. Hellers hatte im Finalrückspiel am 20. August in Karlsruhe zunächst den Schiedsrichter beleidigt und daraufhin die rote Karte gesehen. Für 6 Spiele gesperrt wurde der Lütticher Bisconti, der den schwedischen Schiedsrichter Frisk mit den Händen gestoßen hatte. Sein Mannschaftskollege Kollege Ernst wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung für 4 Spiele suspendiert. Auch der Karlsruher SC kam nicht ungeschoren davon. Die UEFA belegte den badischen Verein mit einer Geldstrafe von 8.000 Schweizer Franken. KSC-Trainer Winfried Schäfer muss ein Spiel pausieren und damit in der ersten Runde bei Rapid Bukarest von der Tribüne zuschauen. Die Zeit 23:03. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Uns liegen zurzeit keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Auf in die zweite Stunde hier. Mach Platz, Ill. Ja, jetzt ist mein Tag futsch. Ja, okay. Super drauf. It's party time. Darf's ein bisschen aufregender sein? Die wollen mehr Action. Die wollen, dass die Post abgeht. Die wollen die ganz große Show. Oho, ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Check out the radio. Macht euch auf was gefasst. In the face all the time. Ganz frisch aus der CD-Presse. DJ Test. Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and pray. We can make it a better place. When we pray for freedom. It doesn't matter what kind of race. When we pray. Immigration, frustration all over the nation. We've been wasting most of our time talking about things, and that's no sign. Recognize the advice, it's more than only an exercise. Remember of the world so far away, where people stay and pray every day. They have their hopes, they have their chance to pray for peace and tolerance. Remember of pastime paradise, a system without any compromise. Let me say, we can find a way, stand up for the rules and pray. We can make time to rise up, open the rise up, and to the top, hold the dream against the wind. Close your eyes and let it in. I've heard of a world so far away where people stay and pray every day. They have no God, no suffering. They pray for their rules and so they win. Remember our past, our paradise. The linen ain't no compromise. Let me say, we can find a way. Stand up for the rules and pray. We can make it up. Die ganz neue DJ Bobo. So let's live for the promised land, living in harmony. So let's live with a helping hand, dreams of a new generation, and we pray. Pray. Pray. Pray. We can make it. Gruß ohne Ende. Und wer grüßen will, muss das per Fax machen nach German. Per Telefon geht das leider nicht, sonst artet das zu einer reinen Grußsendung aus. Da wird gegrüßt. Dani, Dennis, Mike und Nicole grüßen den Christian Pichler. Dann wird gegrüßt der Jesus. Der ist im Krankenhaus. In, ich glaube, in Lörrach. Oder wo denn? Hey. Das war stark. Yeah. Ein echter Ohrwurm. Der ist im Krankenhaus und dem wünschen wir gute Besserung. Und wir werden gegrüßt, die Marien im Kinzigtal. In welchen Steiner? Ganz neu, ne? Schwärmer, das ist eine Neuvorstellung. Roofman. 23:12 Uhr am Freitagabend. Hier ist Radio Regenbogen. Und hier geht's ins Wochenende. I'll be your nightmare. Do you? Ach schon mal, es wäre alles viel schöner für mich, wenn nicht dieser Plagegeist immer da wäre, dieser Schuhverkäufer. Der hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als mich immer zu ärgern. Wenn du Krieg willst, dann kannst du Krieg kriegen. Ja, ey. Bitte beruhige dich wieder, El. Kann ich dich irgendwie beruhigen? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Die haben Späße drauf. Pat zieht dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Non-Stop Radio. Das Christkind gesehen. Ich hab's überfahren, es war ein Versehen. Ich hatte gerade die Äuglein zu. Ich träumte beim Fahren in himmlischer Ruhe. Das Christkindl hat in dieser heiligen Nacht Bekanntschaft mit meinem Kühler gemacht. Später sah ich auch noch den Weihnachtsmann. Er feuerte grad seine Rentiere an. Ich überholte den langsamen Wicht, doch sah ich den Gegenverkehr dabei nicht. Ich wich noch aus, doch leider nicht Santa. Ein kurzes Rumsen und er klebte am Manta. Am Ende sah ich auch Nikolaus. Er stürmte grad aus dem Freudenhaus. Er kam ganz hektisch über die Kreuzung gelaufen, wollte am Automaten neue Präse sich kaufen. Mein Auto und mich hat er wohl nicht gesehen. Jedenfalls blieben nur seine Stiefel stehen. So ist die Moral von dem Gedicht: Fahr zu schnell dein Auto nicht. Denn als ich zu Haus war, da musste ich heulen. Mein schöner Wagen, der hatte drei Beulen. Vom Niklas, vom Christkind und vom Santa Claus. Ja, nächstes Jahr Weihnachten, das fällt dann wohl aus. Nicht? Onkel Heute, lass Weihnachten erstmal kommen. Lass erstmal kommen, hä? Danke. Und nun, Kinder, gebt fein Acht. Ich hab den Sandmann umgebracht. Nein! Noch aktuell, Commander Tom, umschalten. Jetzt kommt die Werbung! I want it all. Hey guys! Let me tell you what you can do. If you want to feel the right power, the answer of your questions is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Genau, jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Heute Abend grüße ich nach Hirlingen ins Westfeld. Das ist Nähe, wie soll man sagen, Tübingen, Rottenburg, in der Gegend, im Württembergischen. Ich glaube, ich habe sogar eine Leitung dahin nachher. Dann morgen Samstag, 31. zum einen Neuried-Ichenheim auf dem Sportgelände. Wenn es regnet, im Zelt. Und dann noch in Bad Säckingen, ganz unten an der Grenze. Und zwar in der Diskothek Eldorado. Da lade ich natürlich auch mal die Schweizer ein. Für euch nur ein Katzensprung, oder? Morgen Samstagabend. Bad Säckingen. Im Elsass eben auch. Hochfelden. In Hochfelden. In der Festhalle. Vorschau nächste Woche, Samstag, 7. September. Ja, erstmal Mittwoch, 4. Augen, Music Point. Da gibt es sogar 40 CDs zu verlosen. Und 7. September, Samstag, Ergensingen. Das ist in der Nähe von Hirlingen so betrachtet. In der Festhalle und in Iringen. Kaiserstuhlhalle, Iringen. Samstag, 7. Und vielleicht eine kleine Vorschau für den Süden. 14. September, Schopfheim, Stadthalle Schopfheim. On the road, on the road. This is the Mobile Roadshow. Entdecken Sie mit dem Nighthawk die Nacht. Denn wer fühlen will, muss hören. Baby, when the sun goes down. Nighthawk, das sind Songs von gestern und heute. Das ist Musik, die unter die Haut geht. Nighthawk mit Helge Haller. Sonntags von 22 Uhr bis Mitternacht bei Radio Regenbogen 100,4. My Soul, Volume 6, The Finest of Black Music. Songs, die unter die Haut gehen. Sinnliche Soul Music pur. Get in touch with your soft side. Touch My Soul, Volume 6. Die unwiderstehliche Doppel-CD von Ariola. Licht aus! Spot an! Der Wahnsinn geht weiter! Lasst uns die Sau rauslassen! Ja! Sie einem die Zehennägel auf. Ach ja. New. I got the heart for you, baby, here we go. The finest cute thing on the floor when she got the juice. Moving from side to side, let me get on the ride. Rub it up, sugar baby, let's slide. Make me say, somebody say, come on and do it to me, mama, like a new jack floor. Well, she's coming, she's coming, she's coming my way. Humpty dumpty back and forth in the old school flavor. Yeah, do me like this, yeah. Do me like that. You're a drug and a dealer, the pain and a healer. I really gotta say, you got me hippin' like a killer. The problem, cause I am Hispanic, I'm get some, you won't be so sorry. I'm sweet like a parry. Check out what I got, I'm more than so-so. I got the hots for you, baby, here we go. Myself. I'm a shortcut brother, you can see for yourself. I am on the mic, and I can say what I like. I got the power of words, I wanna be stuck and take a hike. From the S to the H to the O-R-T. Kick it cutting big time on the M-I-C. I never stop it, when I'm surfing on the beat I never stop it, it's like the sun and I'm the heat. Now, never, in case I'm too clever. Simply press and repeat, and you can catch me forever. I'm coming on strong, we're never tripping, that's wrong. See me slip, I wouldn't think that, cause I feel my brain long. Time ago, brother, step to me like, yo, homie, take a pen, write it down, what you say. Now you hear me, so I'ma use my skills to make you come my way. I got the hots for you, baby, say. records. A treble, a cry, concentrated. All of a sudden, it's happening. A big flash is coming about the heart and so fast to get whiplash. You try to stay calm, forget it, by the people get busy. Jump around until the suckers get dizzy. Na schon mal, was tut eine Blondine, wenn sie sich mit beiden Händen die Ohren zuhält? Ganz einfach, sie versucht, einen Gedanken zu behalten. Auch schon gesehen, ne? Natürlich nur bei Kelly, ganz klar. Oder wie nennt es sich, wenn eine Blondine Oropax in die Ohren steckt? Zwei Oropax, ja? Das nennt man Hohlraumversiegelung. So, das reicht mal wieder. Danke. Danke, danke, danke. Und